Das erste Wort ist Vatnik. Vatnik ist eine billige, mit Watte gefütterte Jacke. Die wurde hauptsächlich in Gefängnissen und Gulag benutzt. Seit 2014 wird das Wort als Bezeichnung benutzt für russische Patrioten und Putin-Anhänger. In Amerika könnte man dieses Wort ganz gut für Trump-Anhänger benutzen, in Deutschland für AfD-Wähler. Das zweite Wort ist Skrepe. Eigentlich heißt es Klammer. In diesem Kontext bedeutet es geistige Klammer. Das Wort wurde von Alexander Solzhenitsyn, dem Autor der Archipel Gulag, erfunden und seit 2012 wird das Wort als Bezeichnung für konservative Werte benutzt. Diejenigen, die das Wort auch benutzen könnten, wären Donald Trump, Marie Le Pen und Frauke Petri. Das dritte Wort ist vertikale Vlasti. Vertikale der Macht. Das Wort kommt aus der Mitte der Nulljahre und stammt von Wladislav Surkow. Das ist Putins Steve Bannon. Das Wort bedeutet Putins politisches System, keine Demokratie. An der Spitze sitzt Putin und entscheidet alles. Das vierte Wort ist Kremlibot. Das ist eine Mischung aus Kreml und Bot. Das ist ein Oberbegriff für sowohl Leute als auch Roboter, die in sozialen Netzwerken sitzen und für Putin Propaganda verbreiten. In Amerika könnte man solche Leute wie Milo Yiannopoulos dazu zählen. Das fünfte Wort ist Demschiza. Es ist eine Mischung aus Demokratie und Schizophrenie. Mit dem Demschiza könnte man solche Leute wie Madonna oder Ashley Judd bezeichnen. Die Leute, die so pro Demokratie und gegen Trump sind, dass sie bereit sind, Häuser anzuzünden und zu putschen.